und immer gewaltiger wurde die Last der Furcht, die ihn zu Boden drücken wollte. Er musste es darauf ankommen lassen, ob er Zutritt erhalten würde oder ob dies das Ende seiner großen Suche war. Und gerade in dem Augenblick, als er glaubte, alle Kraft seines Willens reiche nicht mehr aus, um ihn auch nur noch einen einzigen Schritt vorwärts zu tragen, hörte er den Widerhall dieses Schrittes im Inneren des Felsenbogens. Und zugleich fiel alle Furcht von ihm ab, so völlig und ohne Rest, dass er fühlte, er würde von nun an nie wieder Furcht empfinden, was auch geschehen mochte. Er hob den Kopf und sah, dass das große Rätseltor hinter ihm lag. Die Sphinxen hatten ihn durchgelassen. Vor ihm, nur etwa 20 Schritte entfernt, stand das Zauberspiegeltor. Es war groß und rund wie eine zweite Mondscheibe und glänzte wie blankes Silber. Es war schwer zu glauben, dass man gerade durch diese metallene Fläche sollte hindurchgehen können, doch Atrio zögerte keinen Augenblick. Er rechnete damit, dass ihm irgendein entsetzenerregendes Bild seiner selbst in diesem Spiegel entgegentreten würde. Doch statt eines Schreckbildes sah er etwas, worauf er ganz und gar nicht gefasst gewesen war und das er auch nicht begreifen konnte. Er sah einen dicken Jungen mit blassem Gesicht, etwa ebenso alt wie er selbst, der mit untergeschlagenen Beinen auf einem Mattenlager saß und in einem Buch las. Er war in graue, zerrissene Decken gewickelt. Die Augen dieses Jungen waren groß und sahen sehr traurig aus. Bastian fuhr zusammen, als er begriff, was er da eben gelesen hatte. Das war ja er. Die Beschreibung stimmte in allen Einzelheiten. Das Buch begann in seinen Händen zu zittern. Jetzt ging die Sache entschieden zu weit. Es war doch überhaupt nicht möglich, dass in einem gedruckten Buch etwas stehen konnte, was nur in diesem Augenblick und nur für ihn zutraf. Jeder andere würde an dieser Stelle dasselbe lesen. Es konnte gar nichts anderes sein als ein verrückter Zufall, obgleich es ohne Zweifel ein höchst merkwürdiger Zufall war. Stell dir vor, dachte er, wenn sie in Phantasien wirklich etwas von dir wüssten. Das wäre fabelhaft. Aber er traute sich nicht, es laut zu sagen.